Hallo miteinander, mein Name ist Tobias Bünter und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu dem ganz kurzen Einführungstext zur Mikroanalyse. Mikroanalyse, was ist das, was soll das? Ich muss da vielleicht schnell erwähnen, es ist Sommer im Moment und Sommerpause. Und Sommerpause bedeutet immer ein bisschen mehr Zeit für alles, es ist ein bisschen weniger stressig, man hat nicht so viel los wie sonst und ja, da kommt man auch ab und zu auf dumme Ideen. Bei mir war die dumme Idee, dass ich das Gefühl hatte, ich könnte jetzt auch Podcasts machen. Nachdem ich in letzter Zeit oder schon einige Zeit mich vor allem bei der deutschen Podcast-Szene so ein bisschen umgelassen habe, respektive die regelmässig hören und mich das inspiriert hat, etwas Ähnliches zu machen. Und so ist das entstanden. Das Ganze ist wirklich als Versuch anzuschauen, als Experiment. Ich werde morgen die erste wirkliche Sendung produzieren und dann werden wir mal schauen, wie das rauskommt. Wenn das völlig daneben ist und ich finde, dass das überhaupt nichts ist, was mir jetzt irgendwie wirklich Spass macht oder ich kann das gar nicht, das ist total uninteressant, dann hören wir das auch schnell wieder auf. Wenn dem nicht so ist, dann geht das vielleicht noch ein bisschen weiter. Jetzt, man muss das wirklich anschauen. Also, es ist ja so, dass bis auf weiteres mal so ein bisschen verschiedene Gäste eingeplant sind. Also, das heisst, ich werde jetzt nicht anfangen mit schon fixen Besetzungen und das kommt dann eins in der Woche oder alle zwei Wochen oder eins im Monat, keine Ahnung. Das ist wirklich alles so ein bisschen in der Ausprobierphase. Vielleicht inhaltlich ist zu sagen, dass das Themenschwerpunkt wird sicher so ein bisschen bei Internetgeschichten sein, Gesellschaftsfragen, Kultur, aber auch sicher Wissenschaft, die mich sehr interessiert. Dann wird sicher auch so ein bisschen Kompi, iPhone, Mobile Devices Sachen vorkommen, Film, Fernsehen, Literatur etc. Also so ein bisschen das ganze Spektrum wird sich ein bisschen weisen, wo es sich lohnt, mehr zu machen, wo weniger. Es kommt dann auch darauf an, was für Gäste man hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch wirklich zu sehr spezifischen Themen Sendungen macht. Aber das ist alles so noch sehr, sehr offen. Dort bin ich sicher auch dankbar auf Feedback, Hinweise etc. Das Ganze macht man am besten mit Kommentaren auf mikroanalyse.net, wo inzwischen online ist. Oder auch auf der Facebook-Seite, die ich jetzt gerade eingerichtet habe. Sowieso auch Social Networks wird sicher auch ein starkes Thema sein. Es ist für mich auch ein bisschen ein Experiment, um zu schauen, wie man so etwas via Social Networks auch ein bisschen pushen kann. Wie gesagt, morgen werden wir die erste Ausgabe aufnehmen. Die wird dann auf der Webseite relativ schnell erhältlich sein. Wie schnell das dann auch bei iTunes erhältlich ist, ist eine andere Frage. An das bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet und schaut vorbei auf mikroanalyse.net, schaut auf der Facebook-Seite vorbei, wo unter facebook.com/mikroanalyse zu finden ist. Und ja, da sind wir gespannt, wie das Ganze rauskommt mit der Mikroanalyse.